Habt ihr mitgekriegt, es gibt ein neues Leisure Suit Larry? Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich davon dazu finden, davon Und halten soll. Hello verkauft seinen ganzen alten Kram. Ja, Hello? der schämt sich wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, der sagt so, also ich glaube, der hat so ein, naja, das war der Humor der Zeit und ich habe die Witze geschrieben, ich stehe jetzt dazu und Schluss aus. Aber das ist die Firma, wo der noch sind, oder Dominik? Die das publishen? Ja, die haben jetzt das neue gepublished dafür, weil ich glaube, dass sie das jetzt wurde nicht gepublished Nein, haben. nein, nein. Aber jetzt hier in Deutschland halt das neue. Aber der ist da nicht mehr. Der ist da nicht mehr. Das ist mir ziemlich wurscht, was mit dem Das war echt ist. gemein, falls das hört, Du. hallo. Das nehmen Ich hab dich wir schon auf. Der hat sich ja selber verkackt, weißt du? Es ist ja nicht so, dass ich gehässig dem gegenüber bin. Hello? Also jetzt schon, aber er hat angefangen. Gar nicht. Er hat angefangen, er hat Ja, angefangen. er hat angefangen. Er hat seine Freundin auf Sie mich war, sie war, losgelassen. er war's, er war's, er war's, er war's. Jetzt habe ich in der letzten Folge natürlich schon groß aufgeschnitten, dass ihr das niemals lösen werdet und Philipp hat mich eines Besseren belehrt. Deswegen habe ich jetzt große Hoffnung, Philipp. Ich Du habe. meinst etwa große Hoffnungen hier bei A, der Kurzform von Ach, wo es immer wieder 10 mehr oder weniger gute, mehr oder weniger 10 Hinweise auf eine Person gibt, die nicht mehr unter uns weilt? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich auf diese Frage antworten soll. Philipp, ich möchte dich an dieser Stelle übrigens vorwarnen. Wir haben ein Sponsoring, was ich jetzt schon Okay. seit einiger Zeit hätte umsetzen sollen, aber es nicht getan habe aus diversen Gründen. Und bei den nächsten A-Aufnahmen wird das zu Beginn Aber bei durchgetragen. dieser noch nicht. Noch nicht bei dieser. Und warum? You will see. Ich bin gespannt. Und ich erst. So, das ist wieder. Ich habe mir wieder Arbeit gespart, aber diesmal habe ich mich vorbereitet, wie ich es in der letzten Folge schon versprochen habe. Grumpy. Kennt ihr Grumpy? Das ist hier unser guter alter Freund auf Twitter. Achso, ich wollte gerade sagen, das bin ich. Ich Das kenne Grumpy Gamer, das ist doch, wie heißt der denn? Grumpy Gamer auf Twitter ist, Nein, nicht Mensch. Grumpy Gamer. Hier Grumpy halt. Unser Ja, alter Freund auf klar. Twitter, ihr Na kennt ihr den. klar. Der hat das Thema Mann. vorgeschlagen und ein paar Hinweise. Ich habe das dann nochmal selber ausarbeitet, aber er hat zumindest mir die Vorlage geliefert. Oh, vielen Dank dafür. Und also ich hätte es nicht erraten, so viel sage ich euch, aber das hat ja auch nichts zu bedeuten. Sicherheitshalber habe ich ein paar mehr Hinweise als 10, ja, so viel zu deinem Regeln erklären. Und wenn ihr ganz genau zuhört, vielleicht habe ich irgendwo dann doch noch einen relativ deutlichen Hinweis versteckt. Grumpy Gamer ist Ron Gilbert. Ich habe schnell nachgeguckt. Ach, es stimmt. Ja, den meinst du, klar. Ich Ja, meine aber unser Grumpy ist Grumpy natürlich Nerd. noch toller. Ja. Selbstverständlich. Also, erstens. Es mag komisch klingen, aber ich gebe Jane Fonda die Schuld an meinem Herzinfarkt im Jahr 1979. 1979. Okay. Burt Reynolds. Nein. Zweitens. Das Licht der Welt erblickte ich im Januar 1908 in Budapest. Gestorben bin ich im Jahr 2003 in Kalifornien. Klingt grob nach Filmkarriere. Vielleicht möchte ich euch aber nur in diese Richtung führen. Kann natürlich sein. Drittens. Was das Sprechen anging, war ich eher langsam. Dafür fing ich schon sehr früh mit dem Rechnen an. Hat er sich Chancen errechnet? Bei Jane Fonda? Bei Jane Fonda vielleicht? No. Am liebsten hätte ich Mathematik studiert. Mein Vater wollte, dass ich Chemie studiere. Meine Mutter hingegen, dass ich Pianist werde. Was Wow. ich schon relativ ungewöhnlich finde. Ja, ich wollte gerade sagen. Aber Papa, ich will doch einfach nur zum Amt. Junge wird Künstler. Ja, vielleicht soll ich euch noch verraten, wer sich denn durchgesetzt hat? Oh ja. Keine von beiden. Doch, der Papa. Also der Papa hat sich durchgesetzt, er durfte dann aber im Laufe des Studiums dann seinen Studiengang wechseln. Aber ihr habt noch keine Idee, ne? Nee. Fünftens. Richtig in Fahrt kam ich immer dann, wenn es um kreative und kontroverse Projekte ging. Ich sprach mich mal für ein Projekt aus, in dessen Rahmen Kernwaffen eingesetzt werden sollten, um in Kanada Ölvorkommen zu erschließen. Es wurde abgelehnt. Weniger aus Angst vor den Folgen der Kernexplosion, als vielmehr aus Angst vor einem dadurch provozierten erhöhten Spionageaufkommen. Erhöhtem Spionageaufkommen, was? Naja, die haben sich gedacht, diese Technik ist so geil, ja. Wenn wir die jetzt wirklich einsetzen, dann kommen die ganzen Spione und wollen uns das wegnehmen. Hä? Also, was Abkupfer. Wegnehmen? Atombomben? Naja, den Plan mit Atombomben nach Öl. Was weiß denn ich? Das klingt echt ziemlich schwachsinnig. So, lass uns mal lieber nicht die Atombombe erforschen, dann könnte uns jemand wegnehmen. Ja, ja, ja, aber die Atombombe, weißt, große Macht, große Verantwortung und so. Mhm. Mit wundervollem H kommt große Verantwortung, wie ist das? Mit wundervollem H? Ja, da muss auch mehr Öl rein. With great hair comes great responsibility. Sechstens, Deutschland war meine Heimat während des Studiums. 1933 musste ich als Jude aber über England und Dänemark in die USA fliehen. Ein Andenken nahm ich aber mit. Eine Fußprothese. Ich hatte meinen Fuß beim Unfall mit einer Straßenbahn in München verloren. Oh, fuck. Wow. Also, ich gebe euch einen Tipp, es ist nicht Fred Astaire. Wow. Da beißt ja auch ein Arsch, ey. Wenn du einen Fuß verlierst mit so einem beschissenen Unfall. Ja, der ist irgendwie so auch dumm von, also es war kein richtig irgendwie Unfall so mit Vorfahrt und irgendwas, sondern der ist irgendwie dumm von dem Trittbrett, glaube ich, runter und dann irgendwo zwischen reingeraten, glaube ich. Ich habe, ich war am Samstag in Nürnberg und mir ist ein rotzedichter Typ einfach vor die Straße, auf die Straße gelaufen. Also das war wirklich, wo du denkst so, da hätte ich halt 0,000 dafür gekonnt. Hm. Und so schnell kann es manchmal gehen. Ja, manchmal ist das so. Ich habe auch schon mal, nachts ist mir auch schon mal einer wirklich, der war so voll und der wollte unbedingt irgendwie nach Hause. Der hat mir irgendwo in der Ortsdurchfahrt, ist der mir einfach vors Auto gelaufen, um mich aufzuhalten, weil er dachte, da kann er so ein paar Anhalter mitfahren. So. Oh weh. Spitzenidee. Schon mal einen am Ende der A73, ja, die Straße noch passieren lassen, der ist ja nachts besoffen rumgetorkelt und da fahren die Leute halt schon echt schnell, weil das ist halt das Endstück von der Autobahn. Und hab dann einfach auch die Polizei gerufen und hab gesagt, irgendwie, da rennt einer rum, ich krieg den jetzt nicht gefasst oder irgendwie, ich könnte jetzt auch nirgends aussteigen. Ich lauf ihm mal hinterher. Irgendwie geht mal hin und sorgt dafür, dass der sich selber irgendwie nicht unglücklich macht. Ja, das ist, naja, wo war ich? Siebtens. Tiefwasserhafen. Das war auch so ein Projekt. In Alaska wollte ich mit einer Multimegatonnen Wasserstoffbombe ein 1 mal 0,5 Quadratmeilen großes Hafenbecken schaffen, um die Rohstoffe einfacher abtransportieren zu können. Operation Plowshare, was so viel heißt wie Pflugschar, scheiterte am Ende knapp an Bedenken zur Finanzierung. Ich liebe es einfach, wenn eine neue Technologie irgendwo auftaucht. Dann schmeißen die Leute einfach, beziehungsweise projizieren einfach alle Hoffnungen und Träume darauf. Wenn wir uns heute angucken, diese mega absurden Werbungen für, oder Vorstellungen auch, ja, radioaktive Zahncreme, damit auch sie saubere, weiße, schöne Zähne haben. Und auch so die Idee ist mit, naja, Autos fahren in der Zukunft mal mit so kleinen Atomreaktoren herum. Und da ist es jetzt halt so gefühlt, ja, so Atombombe und Sprengen und ja, das alle Probleme lösen wir damit. Ach, Bergbau, Schnickschnack, da schmeißt einfach eine große Bombe rein. Das könnte nur schief gehen. Das ist doch großartiges Out-of-the-Box-Thinking. Aber ich habe mal für irgendwie, ging es mal irgendwo um die Geschichte der Röntgentechnik und da habe ich mal ein bisschen recherchiert und das war ja früher eh auch geil. Die hatten früher in jedem Schuhgeschäft einen mobilen Röntgenapparat stehen, ja. Um zu checken, ob der Schuh zum Fuß passt. Also wie bei Kindern. Ja, bei allen. Wie der Fuß genau in diesem Schuh sitzt. Ja, anstatt dass man irgendwie, weißt, mit dem Daumen drauf drückt, ja, was ja so ein Schuhverkäufer in seiner Ausbildung wahrscheinlich lernt, ja, hat man einfach ein Röntgengerät hingestellt und hat die wild alle bestrahlt. Das wäre auch eine Attraktion, um Leute da in die Geschäfte zu locken zu einem damaligen Zeitpunkt. Das hieß dann. Das Schlimme ist, wenn der ja massiv einfach darunter gelitten hat, waren die Schuhverkäuferinnen und Schuhverkäufer, weil die waren höchst verstrahlt. Klar, komplett absurd. Also was mich interessieren würde, so der Moment, wo das kommuniziert wurde zum Kunden, dem Kunden gegenüber, dass das nicht so ganz gesund ist und dass wir das jetzt aufhören. Ich glaube, also, das hat man nie gemacht. Ich glaube, die Geräte sind noch irgendwann verschwunden. Ja? Ich glaube gar nicht. Du lässt die Geräte verschwinden. Ja, aber das ist doch wie, keine Ahnung, schau dir mal fällt mir jetzt nur Acrylamid als Beispiel ein, ja. Das liest du dann, okay, das ist giftig, aber änderst du deswegen irgendwas in deinem Leben? Naja, du würdest jetzt kein Haus mehr bauen, das irgendwie damit behandelt ist oder ähnliches. Wenn ich jetzt an Asbest denke zum Beispiel. Ja, okay. Mit Acrylamid war ich jetzt eher bei Pommes und bei Fett in der Pfanne, aber okay. Und damit würde ich mein Haus nicht verkleiden. Aber ja. Asbest ist auch so ein Beispiel, okay? Ja, man hat deswegen auch nicht alle Häuser irgendwie auseinandergenommen und überall Asbest entfernt sofort. So. Nee, es ist ja auch tatsächlich, wie ich mich habe belehren lassen, eine sehr dumme Idee, weil durch das Rausreißen setzt es erst richtig ordentlich frei. Ja, ja, genau. Das ist oft besser, entweder das nochmal zu verschweißen oder es da zu lassen, wo es ist. Okay. Kommt halt drauf an, wenn du halt sagst, oh, die Decke ist langsam porös von unserem Klassenzimmer, das bröselt den ganzen Tag auf und runter, dann ist es vielleicht doch eine gute Idee, da mal was ordentlich zu tun. Aber kann es sein, dass ihr bei meinem kleinen Rätsel hier überhaupt keine Ahnung habt, weil ihr irgendwie wild über andere Themen reden wollt? Ich habe echt einen Verdacht, ob das nicht einer von den Leuten, die mit Einstein abhängen waren. Das ist mir zu unkonkret. Okay. Achtens. Ein andermal unterstützt dich. Ich hing mit Einstein ab. Punkt. Ein andermal unterstützt dich ein Projekt mit dem Codenamen Star Wars, in dem ich mit satellitengestützten Laserwaffen auf russische Interkontinentalraketen feuern wollte. Ja. Also, das ist relativ bekannt, tatsächlich, ja. Ich glaube, ich muss die schnell vorlesen, bevor der Philipp draufkommt. Neuntens. Ja. Langsam ahnt ihr schon, wohin es geht, oder? Mhm. Als Vater der Wasserstoffbombe war ich ein direkter Rivale von Oppenheimer, dem Vater der Atombombe. In einem Verhör schwärzte ich ihn beim Komitee für unamerikanische Umtriebe an, was ihn seine Sicherheitsfreigabe und seinen Posten in Los Alamos kostete. Wow. Mich aber meinen Ruf unter meinen Kollegen. Oh. Wie heißt der? Sillard? Bist zu nah dran. Wie spricht man es aus? Nee, dann bist du doch falsch. Leo Sillard? Nein. Zehntens. Lustig. Obwohl ich bei jeder Gelegenheit große Sprengkörper für alles Mögliche einsetzen wollte, schrieb ich in eines meiner Bücher, es war notwendig und richtig, die Atombombe zu bauen, jedoch war es unnötig und falsch, Hiroshima ohne spezifische Warnung zu bombardieren. Mhm. War natürlich Quatsch, ich wollte damit nur dem Oppenheimer eins reinwürgen. Also er hat hinterher so getan, als wäre er so die moralische Instanz. Ja, das habe ich dazu geschrieben, ja, den zweiten Satz. Ah, okay. Also er hat hinterher so getan, als wäre er so die moralische Instanz gewesen und Oppenheimer hätte hier quasi sich über seinen Ratschlag hinweggesetzt und die einfach abgeworfen. Aber der war mindestens genauso großer Befürworter von solchen Dingen. Jetzt ja, ist der Philipp jetzt dran? Ja, nee, ich glaube, der Philipp war doch bei einem falschen Namen. Ich hatte die Befürchtung, dass Philipp dran ist. Aber er ist noch nicht ganz drauf gekommen, glaube ich. Also wenn es nicht Leo Szilard ist, dann muss ich leider passen. Ich habe noch zwei Hinweise. Elftens. Eine schmeichelhafte Umschreibung meiner Person findet sich unter anderem auf focus.de. Nicht nur dort werde ich als der wahre Dr. Seltsam bezeichnet. Tatsächlich gelte ich als Vorbild für Stanley Kubricks Filmfigur. Oh, wow. Boah, über den Film habe ich echt viel gelesen. Aber hast du den noch nie gesehen? Denn der Mann. Doch. Weil ich habe den tatsächlich irgendwann, aber erst vor ein paar Jahren nachgeholt und war mindblown, wie abgefahren der ist. Der ist total abgefahren. Do not ride on the bomb. Ist es Teller? Ja. Edward Teller. Ja. Jetzt lässt er mich meinen 12. Hinweis nicht mehr. Oh, Mann. Aber du hast nicht in 10er raten wenigstens. Richtig. Ist schon mal was. Hast du recht. Dabei ist mein 12., der ist so schön. Richtig einfach wäre es für euch jetzt gewesen, wenn ihr euch alle Anfangsbuchstaben der Fragen notiert hättet. Dann wüsstet ihr die Antwort nämlich jetzt. Nein! Wow! So, jetzt hat der Philipp mir meinen Gag versaut. Tricky. Schwein. Tricky. Oder du hast mitgeschrieben. Das kann natürlich auch sein, dass du es deswegen jetzt wusstest. Na klar. Ach Mann, ich habe mir so viel Mühe gegeben. Hast du doch gar nicht. Doch, habe ich. Die Ausarbeitung des Themas ist von mir. Ach so, ich habe gedacht, schon die Hinweise. Nee, Grumpy hat mir das Thema geliefert und drei, vier Sätze ausformuliert. Und weil ich dann dachte, ihr kommt vielleicht nicht drauf, hätte ich mich auch täuschen können, habe ich dann eine versteckte Hilfe eingebaut. Mhm. So, jetzt müsst ihr natürlich die Folge nochmal hören. Ja? Das ist wie bei so einem Film, wo am Ende alles aufgelöst wird, dass alles ganz anders war. Man muss ihn gleich nochmal sehen. Ja. Ja, und dann kommt am Schluss raus, Philipp war die ganze Folge lang eigentlich tot. Philipp ist eigentlich tot. Ich habe eine Folge A über ihn gemacht. Ich höre tote Menschen. So, das ist ein gutes Schlusswort eigentlich, ne? Cool. Danke. Gern geschehen. Achso, du meinst den Grumpy. Ja, danke, Grumpy. Dankeschön. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss. Könnt ihr jetzt mal aufhören mit Tschüss sagen, dass ich endlich auf Stopp drücken kann? Tschüss. Tschüss. So, ich drücke jetzt einfach.